Das macht uns Petrus so ansprechend. Gerade heute, weil er sich erst langsam zur vollen Christuserkenntnis durchringen musste. Dieses Werden und Wachsen des Christusverständnisses im Leben des Petrus ist gleichsam die Zusammenfassung seiner Christuserfahrung. Es ist die Frucht eines langsamen Reifungsprozesses. Petrus leistet hier nicht nur für sich, sondern auch für seine Mitapostel das Christusbekenntnis. Es ist kein persönliches Verdienst, sondern ein Geschenk von oben. Nicht Fleisch und Blut haben dir das eingegeben, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Petrus ist das Organ, durch das der Vater den Sohn offenbaren will. Gottlob, dass wir dieses Zeugnis besitzen und dass es ein Mensch ist, der, wie wir selbst, durch Zweifel und Anfechtung, Enttäuschung und Versagen gegangen ist. Gerade das macht uns dieses Bekenntnis so wertvoll und glaubwürdig. Petrus wird auf dieses Bekenntnis hin zum Fels proklamiert. Sein Christusverständnis wird für alle Zeiten maßgebend sein. In diesem Zeugnis werden alle, die in der Gemeinschaft mit Christus stehen, zur Einheit zusammengebunden. Der Träger des Petrusamtes, heute Paul VI., wird nicht müde, dieses Bekenntnis immer wieder abzulegen.